Musik bayerischer Komponisten steht auf dem Programm in unserem Concerto Bavarese hier auf Bayern 2. Und das war gerade eine Bearbeitung von Rudi Spring. Den Hummelflug von Nikolai Rimsky-Korsakow hat er arrangiert für Frauenstimme, Flöte, Akkordeon und Klavier. Und damit hörten wir Salome Kammergesang, Bettina Fuchs Flöte, Maria Reiter Akkordeon und Rudi Spring am Klavier. Und hier kommt Springs Bearbeitung des Beatles-Songs I'm Happy Just to Dance with You. Das Ensemble Così Van Tango mit dem Beatles-Song I'm Happy Just to Dance with You in der Bearbeitung von Rudi Spring. Als nächstes hören wir das Süddeutsche Saxophon-Kammerorchester unter Linda Banks mit den verlorenen Gesängen von Moritz Eggert. Thank you. Thank you. Das waren die verlorenen Gesänge von Moritz Eggert in einer Aufnahme mit dem Süddeutschen Saxophonkammerorchester unter Linda Banks. Musik von Wilfried Hiller schließt sich an. Unter seiner Leitung spielt die Petersturmmusik den Tommy Ungerer Marsch und Hillers Bearbeitung des Kinderliedes Der Kuckuck und der Esel. Der Kuckuck und der Esel, das war eine Bearbeitung von Wilfried Hiller und unter seiner Leitung spielte die Petersturmmusik. Aus der Dada-Operette Cabaret Voltaire hat Peter Stangl für seine Taschenphilharmonie eine Suite arrangiert und die hören wir als nächstes. Thank you. Eine Suite aus dem Cabaret Voltaire, gespielt von der Taschenphilharmonie unter Peter Stangl. Concerto Bavarese auf Bayern 2, jetzt mit der Musette Jusqu'à l'infini von Rudi Spring. Und danach hören wir noch seine Bearbeitung einer Polka von Schostakowitsch und es musiziert das Ensemble Così fan Tango. Thank you. Das Ensemble Così fan Tango mit einer Polka von Dmitri Schostakowitsch in der Bearbeitung von Rudi Spring. Musik von Jörg Wittmann steht als nächstes auf dem Programm hier im Concerto Bavarese. Seine Du bayerischen Tänze spielt die junge deutsche Philharmonie. Thank you. Thank you. Den dubayrischen Tänzen von Jörg Wittmann hörten wir unter dessen Leitung die Junge Deutsche Philharmonie. Einen Ohrwurm hat Moritz Eggert für Sopran und Klavier geschrieben und den präsentieren uns jetzt die Sopranistin Irene Kurka und der Pianist Martin Schieber. Wo steh ich? mit einem in Situationen geistiger Entspannung. Der Ohrwurm für Mezzosopran und Klavier von Moritz Eggert mit Irene Kurka und dem Pianisten Martin Schieber. Und noch ein Ohrwurm hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Einer von Wilfried Hiller, für sein Bestiarium hat er ihn geschrieben, zusammen mit dem Klapperschlangentango und dem Schildkrötenboogie. Und die Kölner Cellisten hören wir jetzt damit. Thank you. Mit dem Bestiarium von Wilfried Hiller hörten wir die Kölner Cellisten. Das ist das Concerto Bavarese auf Bayern 2, jetzt mit dem Tango Nummer 5 für Klavier, Tenor, Hackbrett und Akkordeon von Rudi Spring. Und es musizieren die Akkordeonistin Maria Reiter, am Hackbrett Elisabeth Seitz und am Klavier Rudi Spring. Thank you. Zusammen mit der Akkordeonistin Maria Reiter und Elisabeth Seitz am Hackbrett spielte Rudi Spring am Klavier seinen Tango Opus 67. Für Mezzosopran und Klavier hat Spring 5 Galgenlieder von Christian Morgenstern vertont und die präsentiert er jetzt mit der Sopranistin Martina Koppelstädter. Er fährt von einer fernen Base eine Sopranistin Martina Koppelstädter und Rudi Springer am Klavier mit dessen 5 Galgenliedern. Dribbling, so hat Peter Stangl sein Konzertstück zur Eröffnung der Fußballausstellung des Stadtmuseums München anlässlich der WM 2006 genannt. Und es ist im doppelten Wortsinn ein amüsantes Spiel auf hohem Niveau. Die 11 Musiker repräsentieren natürlich die 11 Spieler einer Fußballmannschaft, wobei der Geiger als Solist sozusagen den Libero gibt. Anpfiff für Henry Raudales und die Taschenphilharmonie. Thank you. Dribbling von Peter Stangl, den Libero gab der Geiger Henry Radales und seine Mannschaft war die Taschenphilharmonie. Polka Menuett Galopp für Flötenensemble hat Wilfried Hiller in sein Notenbüchlein für Tamino geschrieben und hier kommt eine Aufnahme mit dem Münchner Flötenensemble. Das Münchner Flötenensemble spielte das Notenbüchlein für Tamino von Wilfried Hiller. Ein Orchesterstück von Moritz Eggert schließt sich an, Hump and Circumstances mit dem MGNM Festival Ensemble. Thank you. Hump and Circumstances von Moritz Eggert mit dem MGNM Festival Ensemble.